Erzähl mir doch, was danach war. Sie kamen ins Land Sinear. Dort gab es Sonne, Wasser, Frucht und edlen Boden, ausgesucht. Heißt nicht der Ort auch Babylon? Ja, du hast recht. Hier sind sie schon und legen Straßen, Brunnen an und Felder, dass man ernten kann.